Erster Esra betete und weinte vor Gottes Haus. Viele Israeliten waren bei ihm. Männer, Frauen und Kinder weinten sehr. Zweiter Sechania sprach zu Esra. Er sagte, wir haben gegen Gott gesündigt. Wir haben fremde Frauen geheiratet. Aber es gibt noch Hoffnung für Israel. Dritter, wir wollen Gott ein Versprechen geben. Wir schicken alle fremden Frauen weg. Auch ihre Kinder müssen gehen. Wir folgen Gottes Gesetz. Vierter, steh auf, Esra. Du musst das tun. Wir helfen dir dabei. Sei stark und handle. Fünfter Esra stand auf. Er ließ die Priester schwören. Die Leviten und alle Israeliten schworen auch. Sie versprachen, so zu handeln. Sechster Esra ging vom Tempel weg. Er ging zu Johannans Zimmer. Er aß und trank nichts. Er war traurig wegen der Sünde des Volkes. Siebter Mann schickte eine Nachricht. Alle Heimkehrer in Juda und Jerusalem. Sie sollten nach Jerusalem kommen. Achter, wer nicht kam, verlor sein Geld. Er wurde aus der Gemeinde ausgeschlossen. Das war der Befehl der Anführer. Neunter, alle Männer kamen nach Jerusalem. Es war der dritte Tag im neunten Monat. Sie saßen vor dem Tempel. Sie zitterten wegen der Sache und des Regens. Zehnter Esra, der Priester, stand auf. Er sagte, ihr habt gesündigt. Ihr habt fremde Frauen geheiratet. Das macht Israels Schuld noch größer. Elfter, sagt Gott, dass ihr gesündigt habt. Tut, was Gott will. Trennt euch von den fremden Frauen. Trennt euch von den Leuten des Landes. Zwölfter, alle Leute sagten laut, wir werden tun, was du sagst. Dreizehnter, es sind viele Leute hier. Es regnet, wir können nicht draußen bleiben. Diese Sache dauert länger als 2 Tage. Wir haben viel falsch gemacht. Vierzehnter, unsere Anführer sollen sich treffen. Alle Männer mit fremden Frauen sollen kommen. Die Richter sollen auch kommen. So können wir Gottes Zorn abwenden. Fünfzehnter, Jonathan und Jasea waren dagegen. Mesulam und Sabtai halfen ihnen. Sechzehnter, die Heimkehrer taten es. Esra wählte Männer aus. Das waren Familienoberhäupter. Sie trafen sich im 10. Monat. Sie wollten die Sache prüfen. 17. Sie arbeiteten an der Sache. Sie beendeten es am 1. Monat. 18. Einige Priester hatten fremde Frauen. Sie waren von Jesuas Familie. Ihre Namen waren Maseia, Elisa, Jarib, Gedalia. 19. Sie versprachen, die Frauen wegzuschicken. Sie gaben auch ein Schaf als Opfer. Das war für ihre Sünde. 20. Von Immers Familie waren Hanani und Zebadia. 21. Von Harims Familie waren Maseia, Gelia, Semaia, Jehiel, Usia. 22. Von Paschurs Familie waren Eljoenai, Maseia, Ismael, Netanel, Josabad, Eleasa. 23. Von den Leviten waren Josabad, Simai, Kelaya. Auch Petaja, Juda und Elisa. 24. Von den Sängern war Eliasib. Von den Torhütern waren Salum, Telem, Uri. 25. Von den anderen Israeliten waren Ramia, Jisia, Malchia, Miamin, Eliasa, Malchia, Benaja. 26. Von Elams Familie waren Matania, Sachaja, Jehiel, Abdi, Jeremot, Elia. 27. Von Sattus Familie waren Eljoenai, Eliasib, Matania, Jeremot, Sabbat, Aziza. 28. Von Bebais Familie waren Johanan, Hanania, Sabai, Atlai. 29. Von Banes Familie waren Mesulam, Maluch, Adaya, Jasub, Sil, Jeremot. 30. Von Pahat Moabs Familie waren Adna, Kelal, Benaja, Maseia, Matania, Bezalel, Binui, Manasse. 31. Von Harims Familie waren Elisa, Jisia, Malchia, Semaja, Simeon. 32. Auch Benjamin, Maluch, Semaja. 33. von Hasums Familie waren Matnai, Matata, Sabbat, Eliphelet, Jeremai, Manasse, Simai. 34. von Banes Familie waren Madai, Amram, Uiel. 35. auch Benaja, Betja, Keluhi. 36. auch Banja, Meremot, Eliasib. 37. auch Matanja, Matnai, Jasai. 38. auch Bani, Binui, Simai. 39. auch Selemja, Nathan, Adaya. 40. auch Machnatbai, Sasai, Sari. 41. auch Azarel, Selemja, Semaja. 42. auch Salom, Amaja, Josef. 43. von Nebos Familie waren Jael, Matitja, Sabbat, Sebina, Jadai, Joel, Benaja. 44. Alle diese Männer hatten fremde Frauen. Sie schickten die Frauen und Kinder weg.